Der Mann von 50 Jahren. Der Major war in den Gutshof hereingeritten und Hilarie, seine Nichte, stand schon, um ihn zu empfangen, außen auf der Treppe, die zum Schloss hinaufführte. Kaum erkannte er sie, denn schon war sie wieder größer und schöner geworden. Sie flog ihm entgegen, er drückte sie an seine Brust, mit dem Sinn eines Vaters, und sie eilten hinauf zu ihrer Mutter. Der Baronin, seiner Schwester, war er gleichfalls willkommen, und als Hilarie schnell hinwegging, das Frühstück zu bereiten, sagte der Major freudig: »Diesmal kann ich mich kurz fassen und sagen, dass unser Geschäft beendigt ist. Unser Bruder, der Obermarschall, sieht wohl ein, dass er weder mit Pächtern noch Verwaltern zurechtkommt. Er tritt bei seinen Lebzeiten die Güter uns und unseren Kindern ab. Das Jahresgehalt, das er sich ausbedingt, ist freilich stark, aber wir können es ihm immer geben. Wir gewinnen doch noch für die Gegenwart viel und für die Zukunft alles. Da ich zunächst meinen Abschied erwarte, so sehe ich doch wieder ein tätiges Leben vor mir, das uns und den Unsrigen einen entschiedenen Vorteil bringen kann. Wir sehen ruhig zu, wie unsere Kinder emporwachsen, und es hängt von uns, von ihnen ab, ihre Verbindung zu beschleunigen.« »Das wäre alles recht gut«, sagte die Baronin, »wenn ich dir nur nicht ein Geheimnis zu entdecken hätte, das ich selbst erst gewahr worden bin. Hilariens Herz ist nicht mehr frei. Von der Seite hat dein Sohn Flavio wenig oder nichts zu hoffen.« »Was sagst du?« rief der Major. »Ist's möglich? Indessen wir uns alle Mühe geben, uns ökonomisch vorzusehen, so spielt uns die Neigung einen solchen Streich? Sag mir, Liebe, sag mir geschwind, wer ist es, der das Herz Hilariens fesseln konnte? Oder ist es denn auch schon so arg? Ist es nicht vielleicht ein flüchtiger Eindruck, den man wieder auszulöschen hoffen kann?« »Du musst erst ein wenig sinnen und raten«, versetzte die Baronin und vermehrte dadurch nur seine Ungeduld. Sie war schon aufs Höchste gestiegen, als Hilarie mit den Bedienten, welche das Frühstück trugen, hereintretend, eine schnelle Auflösung des Rätsels unmöglich machte. Der Major selbst glaubte das schöne Kind mit anderen Augen anzusehen als kurz vorher. Es war ihm beinahe, als wenn er eifersüchtig auf den Beglückten wäre, dessen Bild sich in einem so schönen Gemüt hatte eindrücken können. Das Frühstück wollte ihm nicht schmecken. Er wünschte, das Frühstück und das schöne Kind je eher, je lieber entfernt zu sehen, und die Baronin musste sich entschließen, aufzubrechen und ihrem Bruder einen Spaziergang in den Garten vorzuschlagen. Kaum waren sie allein, so wiederholte der Major dringend seine vorige Frage, worauf seine Schwester nach einer Pause lächelnd versetzte: »Wenn du den Glücklichen finden willst, den sie liebt, so brauchst du nicht weit zu gehen. Er ist ganz in der Nähe. Dich liebt sie.« Der Major stand betroffen. Dann rief er aus: »Es wäre ein sehr unzeitiger Scherz, wenn du mich etwas überreden wolltest, das mich im Ernst so verlegen wie unglücklich machen würde. Denn ob ich gleich Zeit brauche, mich von meiner Verwunderung zu erholen, so sehe ich doch mit einem Blicke voraus, wie sehr unsere Verhältnisse durch ein so unerwartetes Ereignis gestört werden müssten. Das Einzige, was mich tröstet, ist die Überzeugung, dass Neigungen dieser Art nur scheinbar sind, dass ein Selbstbetrug dahinter verborgen liegt und dass eine echte gute Seele von dergleichen Fehlgriffen oft durch sich selbst oder doch wenigstens mit einiger Beihilfe verständiger Personen gleich wieder zurückkommt.« »Ich bin dieser Meinung nicht«, sagte die Baronin, »denn nach allen Symptomen ist es ein sehr ernstliches Gefühl, von welchem Hilarie durchdrungen ist. Etwas so Unnatürliches hätte ich ihrem natürlichen Wesen nicht zugetraut«, versetzte der Major. »Es ist so unnatürlich nicht«, sagte die Schwester. »Aus meiner Jugend erinnere ich mich selbst einer Leidenschaft für einen älteren Mann, als du bist. Du hast 50 Jahre, das ist immer noch nicht gar zu viel für einen Deutschen, wenn vielleicht andere, lebhaftere Nationen früher altern.« »Wodurch willst du aber deine Vermutung bekräftigen?«, sagte der Major. »Es ist keine Vermutung, es ist Gewissheit. Das Nähere sollst du nach und nach vernehmen.« Hilari gesellte sich zu ihnen und der Major fühlte sich, wider seinen Willen, abermals verändert. Ihre Gegenwart deuchte ihn noch lieber und werter als vorher. Ihr Betragen schien ihm liebevoller. Und schon fing er an, den Worten seiner Schwester Glauben beizumessen. Die Empfindung war für ihn höchst angenehm, ob er sich gleich solche weder gestehen noch erlauben wollte. Freilich war Hilarie höchst liebenswürdig, indem sich in ihrem Betragen die zarte Scheu gegen einen Liebhaber und die freie Bequemlichkeit gegen einen Oheim auf das Innigste verband. Denn sie liebte ihn wirklich und von ganzer Seele. Der Garten war in seiner vollen Frühlingspracht und der Major, der so viele alte Bäume sich wieder belauben sah, konnte auch an die Wiederkehr seines eigenen Frühlings glauben. Und wer hätte sich nicht in der Gegenwart des liebenswürdigsten Mädchens dazu verführen lassen? So verging ihnen der Tag zusammen. Alle häuslichen Epochen wurden mit der größten Gemütlichkeit durchlebt. Abends Nachtisch setzte sich Hilaria ans Klavier. Eine Melodie schlang sich in die andere, ein Lied schloss sich ans andere und kaum vermochte die Mitternacht, die kleine Gesellschaft zu trennen. Nur wenige Stunden Schlaf bedurfte der Major diesmal, seine Lebensgeister waren früh aufgeregt. Aber nun merkte er auf einmal, dass eine neue Ordnung der Dinge manches Unbequeme nach sich ziehe. Er hatte seinem alten Reitknecht, der zugleich die Stelle des Bedienten und Kammerdieners vertrat, seit mehreren Jahren kein böses Wort gegeben, denn alles ging in der strengsten Ordnung seinen gewöhnlichen Gang. Die Pferde waren versorgt und die Kleidungsstücke zu rechter Stunde gereinigt. Aber der Herr war früher aufgestanden und nichts wollte passen. Sodann gesellte sich noch ein anderer Umstand hinzu, um die Ungeduld und eine Art böser Laune des Majors zu vermehren. Nun fand er sich, als er vor den Spiegel trat, nicht so, wie er zu sein wünschte. Einige graue Haare konnte er nicht leugnen, und von Runzeln schien sich auch etwas eingefunden zu haben. Er wischte und puderte mehr als sonst und musste es doch zuletzt lassen, wie es sein konnte. Auch mit der Kleidung und ihrer Sauberkeit war er nicht zufrieden. Da sollten sich immer noch Fasern auf dem Rock und noch Staub auf den Stiefeln finden. Der Alte wusste nicht, was er sagen sollte und war erstaunt, einen so veränderten Herrn vor sich zu sehen. Ungeachtet aller dieser Hindernisse war der Major schon früh genug im Garten. Hilarien, die er zu finden hoffte, fand er wirklich. Sie brachte ihm einen Blumenstrauß entgegen, und er hatte nicht den Mut, sie wie sonst zu küssen und an sein Herz zu drücken. Er befand sich in der angenehmsten Verlegenheit von der Welt und überließ sich seinen Gefühlen, ohne zu denken, wohin das führen könne. Die Baronin gleichfalls säumte nicht lange zu erscheinen, und indem sie ihrem Bruder ein Billett wies, das ihr eben ein Bote gebracht hatte, rief sie aus: »Du rätst nicht, wen uns dieses Blatt anzumelden kommt.« »So entdecke es nur bald«, versetzte der Major, und er erfuhr, dass ein alter, theatralischer Freund nicht weit von dem Gute vorbeireise und für einen Augenblick einzukehren gedenke. »Ich bin neugierig, ihn wiederzusehen«, sagte der Major. »Er ist kein Jüngling mehr, und ich höre, dass er noch immer die jungen Rollen spielt.« »Er muss um 10 Jahre älter sein als du«, versetzte die Baronin. »Ganz gewiss«, erwiderte der Major, »nach allem, was ich mich erinnere.« Es währte nicht lange. So trat ein munterer, wohlgebauter, gefälliger Mann herzu. Der Mann stutzte einen Augenblick, als man sich wieder sah, doch sehr bald erkannten sich die Freunde und Erinnerungen aller Art belebten das Gespräch. Hierauf ging man zu Erzählungen über, man machte sich wechselweise mit den gegenwärtigen Lagen bekannt und fühlte sich bald, als wäre man nie getrennt gewesen. Die geheime Geschichte sagt uns, dass dieser Mann in früherer Zeit als ein sehr schöner und angenehmer Jüngling, einer vornehmen Dame zu gefallen, das Glück oder Unglück gehabt habe, dass er dadurch in große Verlegenheit und Gefahr geraten, woraus ihn der Major eben im Augenblick, als ihn das traurigste Schicksal bedrohte, glücklich herausriss. Ewig blieb er dankbar, dem Bruder sowohl als der Schwester, denn diese hatte durch zeitige Warnung zur Vorsicht Anlass gegeben. Einige Zeit vor Tische ließ man die Männer allein. Nicht ohne Bewunderung, ja gewissermaßen mit Erstaunen, hatte der Major das äußere Behaben seines alten Freundes im Ganzen und Einzelnen betrachtet. Er schien gar nicht verändert zu sein, und es war kein Wunder, dass er noch immer als jugendlicher Liebhaber auf dem Theater erscheinen konnte. »Du betrachtest mich aufmerksamer, als billig ist«, sprach er endlich den Major an. »Ich fürchte sehr, du findest den Unterschied gegen vorige Zeit nur allzu groß.« »Keineswegs«, versetzte der Major. »Vielmehr bin ich voll Verwunderung, dein Aussehen frischer und jünger zu finden als das meine.« »Es ist deine Schuld«, versetzte der andere. »Es ist die Schuld aller deinesgleichen. Und ob ihr darum schon nicht zu schelten seid, so seid ihr doch zu tadeln. Man denkt immer nur ans Notwendige. Man will sein und nicht scheinen. Das ist recht gut, solange man etwas ist. Wenn aber zuletzt das Sein mit dem Scheinen sich zu empfehlen anfängt und der Schein noch flüchtiger als das Sein ist, so merkt denn doch ein jeder, dass er nicht übel getan hätte, das Äußere über dem Innern nicht ganz zu vernachlässigen.« »Du hast recht«, versetzte der Major und konnte sich fast eines Seufzers nicht enthalten. »Es gibt Gelegenheiten, wo man sich innerlich frisch fühlt und sein Äußeres auch gar zu gern wieder anfrischen möchte.« Da der Ankömmling die wahre Gemütslage des Majors nicht ahnen konnte, so nahm er diese Äußerung im Soldatensinn und ließ sich weitläufig darüber aus, wie viel beim Militär aufs Äußere ankomme und wie der Offizier, der so manches auf seine Kleidung zu wenden habe, doch auch einige Aufmerksamkeit auf Haut und Haare wenden könne. »Es ist zum Beispiel unverantwortlich«, fuhr er fort, »dass eure Schläfen schon grau sind, dass hie und da sich Runzeln zusammenziehen und dass euer Scheitel kahl zu werden droht. Seht mich, alten Kerl, einmal an. Betrachtet, wie ich mich erhalten habe. Und das alles ohne Hexerei, mit weit weniger Mühe und Sorgfalt, als man täglich anwendet, um sich zu beschädigen oder wenigstens Langeweile zu machen.« »Das habe ich nun leider versäumt«, rief der Major, »und nachzuholen ist es nicht. Ich muss mich nun schon darein ergeben. Doch wenn es auch keine Zauberei ist«, lächelte der Major, »wodurch ihr anderen euch jung erhaltet, so ist es doch ein Geheimnis. Oder wenigstens sind es Geheimmittel, dergleichen oft in den Zeitungen gepriesen werden, von denen ihr aber die besten herauszuproben wisst.« »Du magst im Scherz oder im Ernst reden«, versetzte der Freund, »so hast du's getroffen. So viel kann ich dir sagen, und ich übertreibe nicht. Ein Toilettenkästchen führe ich bei mir über allen Preis. Ein Kästchen, dessen Wirkungen ich wohl an dir erproben möchte, wenn wir nur 14 Tage zusammenblieben.« Der Gedanke, etwas dieser Art sei möglich, und diese Möglichkeit werde ihm gerade in dem rechten Augenblicke so zufällig nahegebracht, erheiterte den Geist des Majors dergestalt, dass er wirklich schon frischer und munterer aussah. Und er sah sehr wohl ein, dass hier keine Zeit zu verlieren sei. Da er das Herz nicht hatte, ganz gerade auf die Sache loszugehen, so lenkte er von Weitem dahin, indem er versicherte, er für seine Person würde gern mehr Sorgfalt auf das Äußere verwenden, wenn nur nicht gleich die Menschen einen jeden, dem sie ein solches Bestreben anmerken, für eitel erklärten und ihm dadurch sogleich wieder an der sittlichen Achtung entzögen, was sie sich genötigt fühlten, an der sinnlichen ihm zuzugestehen. Wollte Gott, alle Menschen wären eitel, wären es aber mit Bewusstsein, mit Maß und im rechten Sinne, so würden wir in der gebildeten Welt die glücklichsten Menschen sein. Was mich betrifft, so habe ich Ursache, mich auch deshalb für den glücklichsten Menschen zu halten, weil mein Handwerk mich berechtigt, eitel zu sein, und weil ich, je mehr ich es bin, nur desto mehr Vergnügen den Menschen verschaffe. Ich werde gelobt, wo man andere tadelt, und habe gerade auf diesem Wege das Recht und das Glück, noch in einem Alter das Publikum zu ergötzen und zu entzücken, in welchem andere notgedrungen vom Schauplatz abtreten oder nur mit Schmach darauf verweilen. Für mich, sagte der Major, wäre ich gar nicht abgeneigt, auch zu deiner Fahne zu schwören, da du es nicht für zu spät hältst und glaubst, dass ich das Versäumte noch einigermaßen nachholen könne. Teile mir etwas von deinen Tinkturen, Pomaden und Balsamen mit, und ich will einen Versuch machen. Mitteilungen, sagte der andere, sind schwerer, als man denkt. Denn hier zum Beispiel kommt es nicht allein darauf an, dass ich dir von meinen Fläschchen etwas abfülle und von den besten Ingredienzien meiner Toilette die Hälfte zurücklasse. Die Anwendung ist das Schwerste. Man kann das Überlieferte sich nicht gleich zu eigen machen. Wie dieses und jenes passe, unter was für Umständen, in welcher Folge die Dinge zu gebrauchen seien, dazu gehört Übung und Nachdenken. Ja, selbst diese wollen kaum fruchten, wenn man nicht eben zu der Sache, wovon die Rede ist, ein angeborenes Talent hat. Dir zuliebe und aus Lust, meine Lehre fortzupflanzen, bin ich zu jeder Aufopferung bereit. Die größte für den Augenblick will ich dir sogleich anbieten. Ich lasse dir meinen Diener hier, eine Art von Kammerdiener und Tausendkünstler, der, wenn er gleich nicht alles zu bereiten weiß, nicht in alle Geheimnisse eingeweiht ist, doch die ganze Behandlung recht gut versteht und für den Anfang dir von großem Nutzen sein wird, bis du dich in die Sache so hineinarbeitest, dass ich dir die höheren Geheimnisse endlich auch offenbaren kann. Man zauderte nicht lange. Der Kammerdiener ward an den Major verwiesen, der ihn gut zu halten versprach. Die Baronin musste Schächtelchen, Büchschen und Gläser hergeben, sie wusste nicht wozu. Die Teilung ging vor sich. Man war bis in die Nacht munter und geistreich zusammen. Bei dem späteren Aufgang des Mondes fuhr der Gast hinweg und versprach, in einiger Zeit zurückzukehren. Der Major kam ziemlich müde aus sein Zimmer. Er war früh aufgestanden gewesen, hatte sich den Tag nicht geschont und glaubte nunmehr das Bett bald zu erreichen. Allein er fand statt eines Dieners nunmehr zwei. Der alte Reitknecht zog ihn nach alter Art und Weise eilig aus, aber nun trat der neue hervor und ließ merken, dass die eigentliche Zeit, Verjüngungs- und Verschönerungsmittel anzubringen, die Nacht sei, damit in einem ruhigen Schlaf die Wirkung desto sicherer vor sich gehe. Der Major musste sich also gefallen lassen, dass sein Haupt gesalbt, sein Gesicht bestrichen, seine Augenbrauen bepinselt und seine Lippen betupft wurden. Außerdem wurden noch verschiedene Zeremonien erfordert, sogar sollte die Nachtmütze nicht unmittelbar aufgesetzt, sondern vorher ein Netz, wo nicht gar eine feine, lederne Mütze übergezogen werden. Der Major legte sich zu Bette mit einer Art von unangenehmer Empfindung, die er doch sich deutlich zu machen keine Zeit hatte, indem er gar bald einschlief. Sollen wir aber in seine Seele sprechen, so fühlte er sich etwas mumienhaft zwischen einem Kranken und einem Einbalsamierten. Allein das süße Bild Hilariens, umgeben von den heitersten Hoffnungen, zog ihn bald in einen erquickenden Schlaf. Morgens, zur rechten Zeit, war der Reitknecht bei der Hand. Alles, was zum Anzuge des Herrn gehörte, lag in gewohnter Ordnung auf den Stühlen, und eben war der Major im Begriff, aus dem Bette zu steigen, als der neue Kammerdiener hereintrat und lebhaft gegen eine solche Übereilung protestierte. Man müsse ruhen, man müsse sich abwarten, wenn das Vorhaben gelingen, wenn man für so manche Mühe und Sorgfalt Freude erleben solle. Der Mann vernahm sodann, dass er in einiger Zeit aufstehen, ein kleines Frühstück zu genießen und alsdann in ein Bad zu steigen habe, welches schon bereitet sei. Den Anordnungen war nicht auszuweichen, sie mussten befolgt werden, und einige Stunden gingen unter diesen Geschäften hin. Der Major verkürzte die Ruhezeit nach dem Bade, dachte sich geschwind in die Kleider zu werfen, denn er war seiner Natur nach expedit und wünschte noch überdies, Hilarien bald zu begegnen. Aber auch hier trat ihm sein neuer Diener entgegen und machte ihm begreiflich, dass man sich durchaus abgewöhnen müsse, fertig werden zu wollen. Alles, was man tue, müsse man langsam und behaglich vollbringen. Besonders aber die Zeit des Anziehens habe man als angenehme Unterhaltungsstunde mit sich selbst anzusehen. Die Behandlungsart des Kammerdieners traf mit seinem Reden völlig überein. Dafür glaubte sich aber auch der Major wirklich besser angezogen denn jemals, als er vor den Spiegel trat und sich auf das Schmuckeste herausgeputzt erblickte. Ohne viel zu fragen, hatte der Kammerdiener sogar die Uniform moderner zugestutzt, indem er die Nacht auf diese Verwandlung wendete. Eine so schnell erscheinende Verjüngung gab dem Major einen besonders heiteren Sinn, so dass er sich von innen und außen erfrischt fühlte und mit ungeduldigem Verlangen den seinigen entgegeneilte. Er fand seine Schwester vor dem Stammbaume stehen, den sie hatte aufhängen lassen, weil abends vorher zwischen ihnen von einigen Seitenverwandten die Rede gewesen, welche teils unverheiratet, teils in fernen Landen wohnhaft, teils gar verschollen, mehr oder weniger den beiden Geschwistern oder ihren Kindern auf reiche Erbschaften Hoffnung machten. Sie unterhielten sich einige Zeit darüber, ohne des Punktes zu erwähnen, dass sich bisher alle Familiensorgen und Bemühungen bloß auf ihre Kinder bezogen. Durch Hilariens Neigung hatte sich diese ganze Ansicht freilich verändert, und doch mochte weder der Major noch seine Schwester in diesem Augenblick der Sache weiter gedenken. Die Baronin entfernte sich, der Major stand allein vor dem lakonischen Familiengemälde. Hilarie trat an ihn heran, lehnte sich kindlich an ihn, beschaute die Tafel und fragte, wen er alles von diesen gekannt habe und wer wohl noch leben und übrig sein möchte. Der Major begann seine Schilderung von den Ältesten, deren er sich aus seiner Kindheit nur noch dunkel erinnerte. Er rühmte die Tugend manches Vorfahren und Seitenverwandten und verschwieg ihre Fehler nicht. Endlich kam er an die untersten Reihen. Da stand nun sein Bruder, der Obermarschall, er und seine Schwester. Und unten drunter sein Sohn Flavio und daneben Hilarie. »Diese sehen einander gerade genug ins Gesicht«, sagte der Major und fügte nicht hinzu, was er im Sinne hatte. Nach einer Pause versetzte Hilarie bescheiden, halblaut und fast mit einem Seufzer, »Und doch wird man denjenigen niemals tadeln, der in die Höhe blickt.« Zugleich sah sie mit ein paar Augen an ihm hinauf, aus denen ihre ganze Neigung hervorsprach. »Verstehe ich dich recht«, sagte der Major, indem er sich zu ihr wendete. »Ich kann nichts sagen«, versetzte Hilarie lächelnd, »was Sie nicht schon wissen.« »Du machst mich zum glücklichsten Menschen unter der Sonne«, rief er und fiel ihr zu Füßen. »Willst du mein sein? Um Gottes Willen, stehen Sie auf. Ich bin dein auf ewig.« Die Baronin trat herein. Ohne überrascht zu sein, stutzte sie. »Wäre es ein Unglück«, sagte der Major, »Schwester, so ist die Schuld dein. Als Glück wollen wir es dir ewig verdanken.« Indessen musste sich der Major entschließen, seinen Sohn Flavio aufzusuchen, dem er sich schon angemeldet hatte. Er machte sich nicht ohne Widerwillen, nicht ohne sonderbare Ahnung, nicht ohne Schmerz, Hilarien auch nur auf kurze Zeit zu verlassen, nach manchem Zaudern auf den Weg, ließ Reitknecht und Pferde zurück und fuhr mit seinem Verjüngungsdiener, den er nun nicht mehr entbehren konnte, der Stadt, dem Aufenthalte seines Sohnes, entgegen. Beide begrüßten und umarmten sich nach so langer Trennung aufs Herzlichste. Sie hatten einander viel zu sagen und sprachen doch nicht gleich aus, was ihnen zunächst am Herzen lag. Flavio erging sich in Hoffnungen eines baldigen Avancements, wogegen ihm der Vater genaue Nachricht gab, was zwischen den älteren Familiengliedern wegen des Vermögens überhaupt, wegen der einzelnen Güter und sonst verhandelt und beschlossen worden. Das Gespräch fing schon einigermaßen an zu stocken, als der Sohn sich ein Herz fasste und zu dem Vater lächelnd sagte, »Sie behandeln mich sehr zart, lieber Vater, und ich danke Ihnen dafür. Sie erzählen mir von Besitztümern und Vermögen und erwähnen der Bedingung nicht, unter der, wenigstens zum Teil, es mir eigen werden soll. Sie halten mit dem Namen Hilariens zurück. Sie erwarten, dass ich ihn selbst ausspreche, dass ich mein Verlangen zu erkennen gebe, mit dem liebenswürdigen Kinde bald vereinigt zu sein.« Der Major befand sich bei diesen Worten des Sohnes in großer Verlegenheit. Da es aber teils seiner Natur, teils einer alten Gewohnheit gemäß war, den Sinn des anderen, mit dem er zu verhandeln hatte, zu erforschen, schwieg er und blickte den Sohn mit einem zweideutigen Lächeln an. »Sie erraten nicht, mein Vater, was ich zu sagen habe«, fuhr der Leutnant fort, »und ich will es nur rasch ein für allemal herausreden. Ich kann mich auf Ihre Güte verlassen, die, bei so vielfacher Sorge für mich, gewiss auch an mein wahres Glück gedacht hat. Einmal muss es gesagt sein, und so sei es gleich gesagt. Hilarie kann mich nicht glücklich machen. Ich gedenke Hilariens als einer liebenswürdigen Anverwandten, mit der ich zeitlebens in den freundschaftlichsten Verhältnissen stehen möchte, aber eine andere hat meine Leidenschaft erregt, meine Neigung gefesselt. Unwiderstehlich ist dieser Hang. Sie werden mich nicht unglücklich machen.« Nur mit Mühe verbarg der Major die Heiterkeit, die sich über sein Gesicht verbreiten wollte, und fragte den Sohn mit einem milden Ernst, wer denn die Person sei, welche sich seiner so gänzlich bemächtigen könne. »Sie müssen dieses Wesen sehen, mein Vater, denn sie ist so unbeschreiblich als unbegreiflich. Ich fürchte nur, Sie werden selbst von ihr hingerissen wie jeder Mann, der sich ihr nähert. Bei Gott, ich erlebe es und sehe sie als Rival Ihres Sohnes.« »Wer ist sie denn?« fragte der Major. »Wenn du ihre Persönlichkeit zu schildern nicht imstande bist, so erzähle mir wenigstens von ihren äußeren Umständen, denn diese sind doch wohl eher auszusprechen.« »Wohl, mein Vater«, versetzte der Sohn, »und doch würden auch diese äußeren Umstände bei einer anderen anders sein, anders auf eine andere wirken. Sie ist eine junge Witwe, Erbin eines alten, reichen, vor kurzem verstorbenen Mannes, unabhängig und höchst wert es zu sein, von vielen umgeben, von ebenso vielen geliebt, von ebenso vielen umworben. Doch wenn ich mich nicht sehr betriege, mir von Herzen angehörig.« Unter jeden anderen Umständen hätte er gewiss gesucht, einen Sohn, ja nur einen Freund, auf den Selbstbetrug aufmerksam zu machen, der wahrscheinlich hier obwalten könnte. Aber diesmal war ihm selbst so viel daran gelegen, wenn der Sohn sich nicht täuschen, wenn die Witwe ihn wirklich lieben und sich so schnell als möglich zu seinen Gunsten entscheiden möchte, dass er entweder kein Bedenken hatte oder einen solchen Zweifel bei sich ablehnte, vielleicht auch nur verschwieg. »Du setzest mich in große Verlegenheit«, begann der Vater nach einiger Pause. »Die ganze Übereinkunft zwischen den übrig gebliebenen Gliedern unseres Geschlechts beruht auf der Voraussetzung, dass du dich mit Hilarien verbindest. Heiratet sie einen Fremden, so ist die ganze schöne künstliche Vereinigung eines ansehnlichen Vermögens wieder aufgehoben und du besonders in deinem Teile nicht zum Besten bedacht. Es gäbe wohl noch ein Mittel, das aber ein wenig sonderbar klingt und wobei du auch nicht viel gewinnen würdest. Ich müsste noch in meinen alten Tagen Hilarien heiraten, wodurch ich dir aber schwerlich ein großes Vergnügen machen würde.« »Das Größte von der Welt«, rief der Leutnant aus. »Sie sind nicht alt, mein Vater. Wie liebenswürdig ist nicht Hilarie? Und schon der vorüberschwebende Gedanke, ihr die Hand zu bieten, zeugt von einem jugendlichen Herzen, von frischer Mutigkeit. Lassen Sie uns diesen Einfall, diesen Vorschlag aus dem Stegreife ja recht gut durchsinnen und ausdenken. Dann würde ich erst glücklich sein, wenn ich Sie glücklich wüsste. Dann würde ich mich erst recht freuen, dass Sie für die Sorgfalt, mit der Sie mein Schicksal bedacht, an sich selbst so schön und höchlich belohnt würden. Nun führe ich Sie erst mutig, zutraulich und mit recht offenem Herzen zu meiner Schönen. Sie werden meine Empfindungen billigen, weil Sie selbst fühlen. Sie werden dem Glück eines Sohnes nichts in den Weg legen, weil Sie Ihrem eigenen Glücke entgegengehen.« Mit diesen und anderen dringenden Worten ließ der Sohn den Vater, der manche Bedenklichkeiten einstreuen wollte, nicht Raum gewinnen, sondern eilte mit ihm zur schönen Witwe, welche sie in einem großen, wohl eingerichteten Hause, umgeben von einer zwar nicht zahlreichen, aber ausgesuchten Gesellschaft, in heiterer Unterhaltung antrafen. Sie war eins von den weiblichen Wesen, denen kein Mann entgeht. Mit unglaublicher Gewandtheit wusste sie den Major zum Helden dieses Abends zu machen. Die übrige Gesellschaft schien ihre Familie, der Major allein der Gast zu sein. Auch saß er zunächst bei der Schönen. Ihre Augen waren auf ihn gerichtet. Genug! Er fand sich so behaglich, dass er beinahe die Ursache vergaß, warum er gekommen war. Auch erwähnte sie seines Sohnes kaum mit einem Worte, obgleich der junge Mann lebhaft mitsprach. Er schien für sie, wie die übrigen alle, heute nur um des Vaters willen gegenwärtig. Man ging in den Zimmern auf und ab und gesellte sich zufällig zusammen. Der Leutnant trat zu der Schönen und fragte: »Was sagen Sie zu meinem Vater?« Lächelnd versetzte sie: »Mich deucht, dass Sie ihn wohl zum Muster nehmen könnten. Sehen Sie nur, wie nett er angezogen ist. Ob er sich nicht besser trägt und hält als sein lieber Sohn?« So fuhr sie fort, den Vater auf Unkosten des Sohnes zu beschreien und zu loben, und eine sehr gemischte Empfindung von Zufriedenheit und Eifersucht in dem Herzen des jungen Mannes hervorzubringen. Nicht lange so gesellte sich der Sohn zum Vater und erzählte ihm alles haarklein wieder. Der Vater betrug sich nur desto freundlicher gegen die Witwe, und sie setzte sich gegen ihn schon auf einen lebhafteren, vertraulichern Ton. Kurz, man kann sagen, dass, als es zum Scheiden ging, der Major so gut als die übrigen alle ihr und ihrem Kreise schon angehörte. Der Major, als er in sein Zimmer trat, fühlte sich wirklich in einer Art von Taumel, von Unsicherheit seiner selbst, wie es denen geht, die schnell aus einem Zustande in den entgegengesetzten übertreten. So fühlte sich der Major noch von der Gegenwart des schönen Wesens umgeben. Er wünschte, sie noch zu sehen, zu hören, sie wieder zu sehen, wieder zu hören. Und nach einiger Besinnung verzieh er seinem Sohne, ja, er pries ihn glücklich, dass er Ansprüche machen dürfe, so viel Vorzüge zu besitzen. Aus diesen Empfindungen riss ihn der Sohn, der mit einer lebhaften Entzückung zur Türe hereinstürzte, den Vater umarmte und ausrief: »Ich bin der glücklichste Mensch von der Welt!« Nach solchen und ähnlichen Ausrufen kam es endlich unter beiden zur Aufklärung. Der Vater bemerkte, dass die schöne Frau im Gespräch gegen ihn des Sohnes auch nicht mit einer Silbe erwähnt habe. Das ist eben ihre zarte, schweigende, halb andeutende Manier, wodurch man seiner Wünsche gewiss wird und sich doch immer des Zweifels nicht ganz erwehren kann. So war sie bisher gegen mich, aber ihre Gegenwart, mein Vater, hat Wunder getan. Was der Major dachte, wollen wir nicht entwickeln. Er sagte jedoch zum Sohne: »Was glaubst du nun, was zu tun sei? Die Sache ist, dächt ich, aus dem Stegreife gut genug eingeleitet, dass wir nun etwas förmlicher zu Werke gehen können, dass es vielleicht sehr schicklich ist, wenn ich mich morgen dort melde und für dich anhalte.« »Um Gottes Willen, mein Vater«, rief Flavio aus, »das hieße die ganze Sache verderben. Jenes Betragen, jener Ton will durch keine Förmlichkeit gestört und verstimmt sein. Es ist genug, mein Vater, dass Ihre Gegenwart diese Verbindung beschleunigt, ohne dass Sie ein Wort aussprechen. Ja, Sie sind es, dem ich mein Glück schuldig bin. Die Achtung meiner Geliebten für Sie hat jeden Zweifel besiegt.« Solche und ähnliche Mitteilungen unterhielten sie bis tief in die Nacht. Sie vereinigten sich wechselseitig über ihre Plane. Der Major wollte bei der schönen Witwe nur noch der Form wegen einen Abschiedsbesuch machen und sodann seiner Verbindung mit Hilarien entgegengehen. Der Sohn sollte die seinige befördern und beschleunigen, wie es möglich wäre. Der schönen Witwe machte unser Major einen Morgenbesuch, um Abschied zu nehmen und, so es möglich wäre, die Absicht seines Sohnes mit Schicklichkeit zu fördern. Gleich nach seiner Rückkehr ins Quartier setzte der Major sich nieder, zu schreiben, seiner guten Schwester alles zu berichten. Und da war nichts natürlicher, als dass in seiner Darstellung eine gewisse Exaltation sich hervortat, wie er sie selbst empfand, die aber durch das Einreden seines von Zeit zu Zeit störenden Sohnes noch mehr gesteigert wurde. Auf die Baronin machte dieser Brief einen sehr gemischten Eindruck. Denn wenn auch der Umstand, wodurch die Verbindung des Bruders mit Hilarien befördert und beschleunigt werden konnte, geeignet war, sie ganz zufriedenzustellen, so wollte ihr doch die schöne Witwe nicht recht gefallen, ohne dass sie sich deswegen Rechenschaft zu geben gedacht hätte. Wir machen bei dieser Gelegenheit folgende Bemerkung: Den Enthusiasmus für irgendeine Frau muss man einer anderen niemals anvertrauen. Sie kennen sich untereinander zu gut, um sich einer solchen ausschließlichen Verehrung würdig zu halten. Die Männer kommen ihnen vor wie Käufer im Laden, wo der Handelsmann mit seinen Waren, die er kennt, im Vorteil steht, auch sie in dem besten Lichte vorzuzeigen, die Gelegenheit wahrnehmen kann. Dahingegen der Käufer immer mit einer Art Unschuld hereintritt. Er bedarf der Ware, will und wünscht sie und versteht gar selten, sie mit Kenneraugen zu betrachten. Jener weiß recht gut, was er gibt. Dieser nicht immer, was er empfängt. Aber es ist einmal im menschlichen Leben und Umgang nicht zu ändern, ja, so löblich als notwendig. Denn alles Begehren und Freien, alles Kaufen und Tauschen beruht darauf. Im Gefolge solches Empfindens, mehr als Betrachtens, konnte die Baroness weder mit der Leidenschaft des Sohns noch mit der günstigen Schilderung des Vaters völlig zufrieden sein. Sie fand sich überrascht von der glücklichen Wendung der Sache, doch ließ eine Ahnung wegen doppelter Ungleichheit des Alters sich nicht abweisen. Hilarie ist ihr zu jung für den Bruder, die Witwe für den Sohn nicht jung genug. Indessen hat die Sache ihren Gang genommen, der nicht aufzuhalten scheint. Ein frommer Wunsch, dass alles gut gehen möge, stieg mit einem leisen Seufzer empor. Um ihr Herz zu erleichtern, nahm sie die Feder und schrieb an eine menschenkennende Freundin. Der Major fühlte sich nicht heiter gestimmt. Dass die Jahre, die zuerst eine schöne Gabe nach der anderen bringen, sie alsdann nach und nach wieder entziehen, schien er auf dem Scheidepunkt, wo er sich befand, auf einmal lebhaft zu fühlen. Eine versäumte Badereise, ein ohne Genuss verstrichener Sommer, Mangel an stetiger Bewegung, alles ließ ihn gewisse körperliche Unbequemlichkeiten empfinden, die er für wirkliche Übel nahm und sich ungeduldiger dabei erwies, als billig sein mochte. Wie aber den Frauen der Augenblick, wo ihre bisher unbestrittene Schönheit zweifelhaft werden will, höchst peinlich ist, so wird den Männern in gewissen Jahren, obgleich noch im völligen Vigor, das leiseste Gefühl einer unzulänglichen Kraft äußerst unangenehm, ja gewissermaßen ängstlich. Schon einige Monate waren die sämtlichen Familienglieder ohne besondere Nachricht voneinander geblieben. Der Major beschäftigte sich in der Residenz, gewisse Einwilligungen und Bestätigungen seines Geschäfts abschließlich zu erhandeln. Die Baronin und Hilarie richteten ihre Tätigkeit auf die heiterste, reichlichste Ausstattung. Der Sohn, mit Leidenschaft seiner Schönen dienstpflichtig, schien hierüber alles zu vergessen. Der Winter war angekommen und umgab alle ländlichen Wohnungen mit unerfreulichen Sturmregen und frühzeitigen Finsternissen. Als Tochter einer Oberhofmeisterin bei Hof erzogen, war die Baronin gewohnt, den Winter allen übrigen Jahreszeiten vorzuziehen und den Aufwand einer stattlichen Erleuchtung zum Element aller ihrer Genüsse zu machen. Die Baronin, die recht gut erkannte, was ein junges Frauenzimmer, wohin das Schicksal sie auch führen mochte, bei einem glücklichen Äußern auch von innen heraus anmutig und ihre Gegenwart wünschenswert macht, hatte in diesem ländlichen Zustande viele abwechselnde und bildende Unterhaltungen einzuleiten gewusst. Ein geistreiches Lesen, ein anmutiges Pianospiel, ein lieblicher Gesang zog sich durch die Stunden durch, zwar wie sonst gefällig und regelmäßig, aber doch mit mehr Bedeutung. Man hatte einen Dritten im Sinne, einen geliebten, verehrten Mann, dem man dieses und so manches andere zum freundlichsten Empfange vorübte. Es war ein bräutliches Gefühl, das nicht nur Hilarien mit den süßesten Empfindungen belebte, die Mutter, mit feinem Sinne, nahm ihren reinen Anteil daran. Heftiges Pochen und Rufen an dem äußersten Tor, Wortwechsel drohender und fordernder Stimmen, Licht und Fackelschein im Hofe unterbrachen den zarten Gesang. Aber gedämpft war der Lärm, ehe man dessen Ursache erfahren hatte, doch ruhig ward es nicht. Auf der Treppe Geräusch und lebhaftes Hin- und Hersprechen heraufkommender Männer, die Türe sprang auf, ohne Meldung, die Frauen entsetzten sich. Flavio stürzte herein in schauderhafter Gestalt, verworrenen Hauptes, auf dem die Haare teils borstig starrten, teils vom Regen durchnässt niederhingen, zerfetzten Kleides, wie eines, der durch Dorn und Dickicht durchgestürmt, gräulich beschmutzt, als durch Schlamm und Sumpf herangewartet. »Mein Vater«, rief er aus, »wo ist mein Vater?« Die Frauen standen bestürzt. Der alte Jäger, sein frühester Diener und liebevollster Pfleger, mit ihm eintretend, rief ihm zu, »der Vater ist nicht hier, besänftigen Sie sich, hier ist Tante, hier ist Nichte, sehen Sie hin, nicht hier, nun lasst mich weg, ihn zu suchen, er allein soll's hören, dann will ich sterben.« Der Hausarzt trat ein, ergriff seine Hand, vorsichtig den Puls fühlend. Mehrere Bedienstete standen ängstlich umher. »Was soll ich auf diesen Teppichen? Ich verderbe sie, ich zerstöre sie, mein Unglück träuft auf sie herunter, mein verworrenes Geschick besudelt sie.« Er drängte gegen die Türe. Man benutzte das Bestreben, um ihn wegzuführen und in das entfernte Gastzimmer zu bringen, das der Vater zu bewohnen pflegte. Mutter und Tochter standen erstarrt. Sie hatten Orest gesehen, von Furien verfolgt, nicht durch Kunst veredelt, in greulicher, widerwärtiger Wirklichkeit, die im Kontrast mit einer behaglichen Glanzwohnung im klarsten Kerzenschimmer nur desto fürchterlicher schien. Mit halber Besonnenheit sendete darauf die Baronin Bedienten auf Bedienten, sich zu erkundigen. Sie erfuhren zu einiger Beruhigung, dass man ihn auskleide, trockne, besorge. Halb gegenwärtig, halb unbewusst lasse ja alles geschehen. Wiederholtes Anfragen wurde zur Geduld verwiesen. Endlich vernahmen die beängstigten Frauen, man habe ihn zur Ader gelassen und sonst alles Besänftigende möglichst angewendet, er sei zur Ruhe gebracht, man hoffe auf Schlaf. Den anderen Morgen, des Anfragens war kein Ende, den Leidenden zu sehen, erlaubte der Arzt einen kurzen Besuch. Die Baronin trat hinzu, Flavio reichte die Hand hin. »Verzeihung, liebste Tante, einige Geduld, vielleicht nicht lange.« Hilarie trat hervor, auch ihr gab er die Rechte. »Gegrüßt, liebe Schwester.« Das fuhr ihr durchs Herz. Er ließ sie nicht los. Sie sahen einander an. Das herrlichste Paar. Kontrastierend im schönsten Sinne. Des Jünglings schwarze funkelnde Augen stimmten zu den düstern, verwirrten Locken. Dagegen stand sie, scheinbar himmlisch in Ruhe, doch zu dem erschütternden Begebnis gesellte sich nun die ahnungsvolle Gegenwart. Die Benennung Schwester. Ihr Allerinnerstes war aufgeregt. Die Baronin sprach, »Wie geht es, lieber Neffe? Ganz leidlich, aber man behandelt mich übel. Wieso? Da haben sie mir Blut gelassen. Das ist grausam. Sie haben es weggeschafft. Das ist frech. Es gehört ja nicht mein. Es gehört alles, alles ihre.« Mit diesen Worten schien sich seine Gestalt zu verwandeln, doch mit heißen Tränen verbarg er sein Antlitz ins Kissen. Hilariens Miene zeigte der Mutter einen furchtbaren Ausdruck. Es war, als wenn das liebe Kind die Pforten der Hölle vor sich eröffnet sähe, zum ersten Mal ein Ungeheures erblickte und für ewig. Rasch, leidenschaftlich eilte sie durch den Saal, warf sich im letzten Kabinett auf den Sofa, die Mutter folgte und fragte, was sie leider schon begriff. Hilarie wundersam aufblickend rief, das Blut, es gehört alles ihre und sie ist es nicht wert. Der Unglückselige, der Arme. Mit diesen Worten erleichterte der bitterste Tränenstrom das bedrängte Herz. Der Arzt hatte sich überzeugt, dass der Jüngling bald wiederherzustellen sei. Körperlich gesund, werde er schnell sich wieder froh fühlen, wenn die auf seinem Geist lastende Leidenschaft zu heben oder zu lindern wäre. So verging einige Zeit. Endlich, mit Vergünstigung des Arztes und in seinem Geleite, trat Flavio angemeldet zum Frühstück herein. Die Frauen hatten sich vor dieser ersten Erscheinung gefürchtet. Wie aber gar oft in bedeutenden, ja schrecklichen Momenten etwas Heiteres, ja Lächerliches sich zu ereignen pflegt, so glückte es auch hier. Der Sohn kam völlig in des Vaters Kleidern. Denn da von seinem Anzug nichts zu brauchen war, so hatte man sich der Feld- und Hausgarderobe des Majors bedient, die er zu bequemem Jagd- und Familienleben bei der Schwester in Verwahrung ließ. Die Baronin lächelte und nahm sich zusammen. Hilarie war, sie wusste nicht wie, betroffen. Genug, sie wendete das Gesicht weg. Und dem jungen Manne wollte in diesem Augenblick weder ein herzliches Wort von den Lippen noch eine Phrase glücken. Um nun sämtlicher Gesellschaft aus der Verlegenheit zu helfen, begann der Arzt eine Vergleichung beider Gestalten. Der Vater sei etwas größer, hieß es, und deshalb der Rock etwas zu lang, dieser sei etwas breiter, deshalb der Rock über die Schulter zu eng. Beide Missverhältnisse gaben dieser Maskerade ein komisches Ansehen. Durch diese Einzelheiten jedoch kam man über das Bedenkliche des Augenblicks hinaus. Für Hilarien freilich blieb die Ähnlichkeit des jugendlichen Vaterbildes mit der frischen Lebensgegenwart des Sohnes unheimlich, ja, bedrängend. Flavio fühlte eine schmerzliche Sorge, die er schlecht verbarg und immerfort nach der Ankunft seines Vaters sich sehnend zu bemerken gab, dass er diesem das Wichtigste zu vertrauen habe. Dieses Geheimnis indes wäre bei einigem Nachdenken nicht schwer zu erraten gewesen. Jene reizende Witwe mochte in einem bewegten, von dem zudringlichen Jüngling hervorgerufenen Momente den Unglücklichen entschieden abgewiesen und die bisher hartnäckig behauptete Hoffnung aufgehoben und zerstört haben. Genug, er war so wenig bei sich selbst, dass er sich eiligst aus der Garnison ohne Urlaub entfernte, um seinen Vater aufzusuchen. Die Folgen eines solchen Schrittes fielen ihm nun bei Rückkehr nüchterner Gedanken lebhaft auf. Wie erstaunt und betroffen war er deshalb, als ihm ein Brief seines Obristen eingehändigt wurde, dessen bekanntes Siegel er mit Zaudern und Bangigkeit auflöste, der aber nach den freundlichsten Worten damit endigte, dass der ihm erteilte Urlaub noch um einen Monat sollte verlängert werden. So unerklärlich nun auch diese Gunst schien, so ward er doch dadurch von einer Last befreit, die sein Gemüt fast ängstlicher als die verschmähte Liebe selbst zu drücken begann. Er fühlte nun ganz das Glück, bei seinen liebenswürdigen Verwandten so wohl aufgehoben zu sein. Er durfte sich der Gegenwart Hilariens erfreuen und war nach kurzem in allen seinen angenehm geselligen Eigenschaften wiederhergestellt. In solcher Stimmung konnte man die Ankunft des Vaters gar wohl erwarten. Auch wurden sie durch eintretende Naturereignisse zu einer tätigen Lebensweise aufgeregt. Das anhaltende Regenwetter, das sie bisher in dem Schloss zusammenhielt, hatte überall in großen Wassermassen niedergehend Fluss um Fluss angeschwellt. Es waren Dämme gebrochen und die Gegend unter dem Schlosse lag als ein blanker See, aus welchem die Dorfschaften, Meierhöfe, größere und kleinere Besitztümer zwar auf Hügeln gelegen, doch immer nur inselartig hervorschauten. Indessen war das wechselseitige Vertrauen bedeutend gewachsen. Die Gewohnheit, sich zu sehen und unter allen Umständen zusammen zu sein, hatte sich verstärkt. Und die gefährliche Stellung, wo Verwandtschaft und Neigung zum wechselseitigen Annähern und Festhalten sich berechtigt glauben, ward immer bedenklicher. Anmutig sollten sie jedoch auf solchen Liebeswegen immer weiter und weiter verlockt werden. Der Himmel klärte sich auf, eine gewaltige Kälte, der Jahreszeit gemäß, trat ein, die Wasser gefroren, ehe sie verlaufen konnten. Die Rüstkammer öffnete sich, jedermann suchte nach seinen Stahlschuhen, begierig die reine, glatte Fläche, selbst mit einiger Gefahr, als der Erste zu beschreiten. Flavio fühlte sich nun erst durch und durch gesund. Und Hilarie? Seit ihren frühesten Jahren von dem Oheim angeleitet, bewies sich so lieblich als kräftig auf dem neu erschaffenen Boden. Man bewegte sich lustig und lustiger, bald zusammen, bald einzeln, bald getrennt, bald vereint. Scheiden und meiden. Was sonst so schwer aufs Herz fällt, ward hier zum kleinen, scherzhaften Frevel. Man floh sich, um sich einander augenblicks wiederzufinden. War man den Tag in so rascher Bewegung und dem lebhaftesten Interesse beschäftigt, so verlieh der Abend auf ganz andere Weise die angenehmsten Stunden. Heute nun konnte sich unser junges Paar von dem glatten Boden nicht loslösen. Jeder Lauf gegen das erleuchtete Schloss, wo sich schon viele Gesellschaft versammelte, ward plötzlich umgewendet und eine Rückkehr ins Weite beliebt. Man mochte sich nicht voneinander entfernen, aus Furcht, sich zu verlieren. Man fasste sich bei der Hand, um der Gegenwart ganz gewiss zu sein. Am allersüßesten aber schien die Bewegung, wenn über den Schultern die Arme verschränkt ruhten und die zierlichen Finger, unbewusst, in beiderseitigen Locken spielten. Der volle Mond stieg zu dem glühenden Sternenhimmel herauf und vollendete das Magische der Umgebung. Sie sahen sich wieder deutlich und suchten wechselseitig in den beschatteten Augen Erwiderung wie sonst, aber es schien anders zu sein. Aus ihren Abgründen schien ein Licht hervorzublicken und anzudeuten, was der Mund weislich verschwieg. Sie fühlten sich beide in einem festlich behäglichen Zustande. Alle hochstämmigen Weiden und Erlen an den Gräben, alles niedrige Gebüsch auf Höhen und Hügeln war deutlich geworden. Die Sterne flammten, die Kälte war gewachsen. Sie fühlten nichts davon und fuhren dem lang daher glitzernden Widerschein des Mondes unmittelbar dem himmlischen Gestirn selbst entgegen. Da blickten sie auf und sahen im Geflimmer des Widerscheins die Gestalt eines Mannes hin und her schweben, der seinen Schatten zu verfolgen schien und, selbst dunkel, vom Lichtglanz umgeben, auf sie zuschritt. Unwillkürlich wendeten sie sich ab. Jemandem zu begegnen, wäre widerwärtig gewesen. Sie vermieden die immerfort sich herbewegende Gestalt. Die Gestalt schien sie nicht bemerkt zu haben und verfolgte ihren geraden Weg nach dem Schlosse. Doch verließ sie auf einmal diese Richtung und umkreiste mehrmals das fast beängstigte Paar. Mit einiger Besonnenheit suchten sie für sich die Schattenseite zu gewinnen. Im vollen Mondglanz fuhr jener auf sie zu, er stand nah vor ihnen, es war unmöglich, den Vater zu verkennen. Hilari, den Schritt anhaltend, verlor in Überraschung das Gleichgewicht und stürzte zu Boden. Flavio lag in gleicher Zeit auf einem Knie und fasste ihr Haupt in seinem Schoß auf. Sie verbarg ihr Angesicht, sie wusste nicht, wie ihr geworden war. »Ich hole einen Schlitten, dort unten fährt noch einer vorüber. Ich hoffe, sie hat sich nicht beschädigt. Hier bei diesen hohen drei Erlen finde ich euch wieder.« So sprach der Vater und war schon weit hinweg. Hilarie raffte sich an dem Jüngling empor. »Lass uns fliehen«, rief sie, »das ertrag ich nicht.« Sie bewegte sich nach der Gegenseite des Schlosses, heftig, dass Flavio sie nur mit einiger Anstrengung erreichte, er gab ihr die freundlichsten Worte. Auszumalen ist nicht die innere Gestalt der drei, nunmehr nächtlich auf der glatten Fläche im Mondschein verirrten, verwirrten genug. Sie gelangten spät nach dem Schlosse, das junge Paar einzeln, sich nicht zu berühren, sich nicht zu nähern wagend. Der Vater mit dem leeren Schlitten, den er vergebens ins Weite und Breite hülfreich herumgeführt hatte. Es brauchte Zeit, sich von der Überraschung zu erholen, das Unerwartete zu begreifen, die Zweifel zu heben, die Sorge zu beschwichtigen. An Lösung des Knotens, an Befreiung des Geistes war nicht sogleich zu denken. Der Major hatte, seitdem wir ihn aus den Augen verloren, seine Zeit fortwährend jenem Familiengeschäft gewidmet, dabei aber, so schön und einfach es auch vorlag, doch in manchem Einzelnen auf unerwartete Hindernisse traf. Da er nun deshalb den Ort öfters verändern musste, um bei verschiedenen Stellen und Personen die Angelegenheit zu betreiben, so gelangten die Briefe der Schwester nur langsam und unordentlich zu ihm. Die Verirrung des Sohnes und dessen Krankheit erfuhr er zuerst. Dann hörte er von einem Urlaub, den er nicht begriff. dass Hilariens Neigung im Umwenden begriffen sei, blieb ihm verborgen, denn wie hätte die Schwester ihn davon unterrichten mögen? Auf die Nachricht der Überschwemmung beschleunigte er seine Reise, kam jedoch erst nach einfallendem Frost in die Nähe der Eisfelder, schaffte sich Schlittschuhe, sendete Knechte und Pferde durch einen Umweg nach dem Schlosse und, sich mit raschem Lauf dorthin bewegend, gelangte er, die erleuchteten Fenster schon von Ferne schauend, in einer tagklaren Nacht zum unerfreulichsten Anschauen und war mit sich selbst in die unangenehmste Verwirrung geraten. Der Übergang von innerer Wahrheit zum äußern Wirklichen ist im Kontrast immer schmerzlich. Und sollte Lieben und Bleiben nicht eben die Rechte haben wie Scheiden und Meiden? Und doch, wenn sich eins vom anderen losreißt, entsteht in der Seele eine ungeheure Kluft, in der schon manches Herz zugrunde ging. Nun, da er in klarster Nacht ein vereintes junges Paar vor sich gesehen, die Liebenswürdigste zusammenstürzend in dem Schoße des Jünglings, beide seiner verheißenen, hilfreichen Wiederkunft nicht achtend, ihn an dem genau bezeichneten Orte nicht erwartend, verschwunden in die Nacht, und er sich selbst im düstersten Zustande überlassen. Wer fühlte das mit? Und verzweifelte nicht in seiner Seele. Die an Vereinigung gewöhnte, auf nähere Vereinigung hoffende Familie hielt sich bestürzt auseinander. Hilarie blieb hartnäckig auf ihrem Zimmer. Der Major nahm sich zusammen, von seinem Sohne den früheren Hergang zu erfahren. Das Unheil war durch einen weiblichen Frevel der schönen Witwe verursacht. Um ihren bisher leidenschaftlichen Verehrer Flavio, einer anderen Liebenswürdigen, welche Absicht auf ihn verriet, nicht zu überlassen, wendet sie mehr scheinbare Gunst als billig ist an ihn. Er, dadurch aufgeregt und ermutigt, sucht seine Zwecke heftig bis ins Ungehörige zu verfolgen, worüber denn erst Widerwärtigkeit und Zwist, darauf ein entschiedener Bruch dem ganzen Verhältnis unwiederbringlich ein Ende macht. Väterliche Milde bleibt nichts übrig, als die Fehler der Kinder, wenn sie traurige Folgen haben, zu bedauern, sie zu verzeihen und zu vergessen. Nach wenigem Bedenken und Bereden ging Flavio sodann, um an der Stelle seines Vaters manches zu besorgen, auf die übernommenen Güter und sollte dort bis zum Ablauf seines Urlaubs verweilen, dann sich wieder ans Regiment anschließen. Dem Major war vor kurzem ein Vorderzahn ausgefallen und er fürchtete, den zweiten zu verlieren. An eine künstlich scheinbare Wiederherstellung war bei seinen Gesinnungen nicht zu denken. Und mit diesem Mangel, um eine junge Geliebte zu werben, fing an, ihm ganz erniedrigend zu scheinen, besonders jetzt, da er sich mit ihr unter einem Dach befand. Wie dem auch sei, der Major unterhielt sich mit seiner Schwester gar bald einsichtig und verständig über die so verwirrt scheinende Angelegenheit. Sie mussten beide bekennen, dass sie eigentlich nur durch einen Umweg ans Ziel gelangt seien, ganz nahe daran, von dem sie sich zufällig durch äußern Anlass, durch Irrtum eines unerfahrenen Kindes verleitet, unbedachtsam entfernt. Sie fanden nichts natürlicher, als auf diesem Wege zu verharren, eine Verbindung beider Kinder einzuleiten und ihnen sodann jede elterliche Sorgfalt treu und unablässig zu widmen. Völlig in Übereinstimmung mit dem Bruder ging die Baronin zu Hilarien ins Zimmer. Die Baronin, höchst erfreut über die Ruhe und Milde, zu der sie ihre Tochter gestimmt fand, begann sogleich ein verständiges Darlegen der früheren Zeit, der Persönlichkeit ihres Bruders und seiner Verdienste. Hilario hörte aufmerksam zu. Die Mutter ging auf den Sohn über und jene ließ ihre langen Augenwimpern fallen. Und wenn die Rednerin nicht so rühmliche Argumente für den Jüngeren fand, als sie für den Vater anzuführen gewusst hatte, so hielt sie sich hauptsächlich an die Ähnlichkeit beider, an den Vorzug, den diesem die Jugend gebe, der zugleich als vollkommen gattlicher Lebensgefährte gewählt, die völlige Verwirklichung des väterlichen Daseins verspreche. Aus alledem Vorgesagten zog nun die Mutter den sich selbst ergebenden Schluss, dass nun mit ihrer und des Oheims Einwilligung die Verbindung der jungen Leute ungesäumt stattfinden könne. Hilario, ruhig blickend und sprechend, erwiderte darauf, sie könne diese Folgerung nicht sogleich gelten lassen, und führte gar schön und anmutig dagegen an, was ein zartes Gemüt gewiss mit ihr gleich empfinden wird und das wir mit Worten auszuführen nicht unternehmen. In welcher Verwirrung die Baronin zu dem Bruder zurückkehrte, lässt sich denken. Vielleicht auch, wenngleich nicht vollkommen, nachempfinden, wie der Major von dieser entschiedenen Weigerung im Innersten geschmeichelt, zwar hoffnungslos, aber getröstet vor der Schwester stand, sich von jener Beschämung entwunden und so dieses Ereignis, das ihm zur zartesten Ehrensache geworden war, in seinem Innern ausgeglichen fühlte. Er verbarg diesen Zustand augenblicklich seiner Schwester und versteckte seine schmerzliche Zufriedenheit hinter eine in diesem Falle ganz natürliche Äußerung. Man müsse nichts übereilen, sondern dem guten Kinde Zeit lassen, den eröffneten Weg, der sich nunmehr gewissermaßen selbst verstünde, freiwillig einzuschlagen. Die Baronin wartete tagtäglich, aber vergebens, auf die Sinnesänderung ihrer Tochter, die zwar mit Bescheidenheit und selten, aber doch mit Sicherheit zu erkennen gab, sie bleibe so fest bei ihrer Überzeugung, als nur einer sein kann, dem etwas innerlich wahr geworden. Es möge nun mit der ihn umgebenden Welt in Einklang stehen oder nicht. Der Major empfand sich zwiespältig. Er würde sich immer verletzt fühlen, wenn Hilari sich wirklich für den Sohn entschiede. Entschiede sie sich aber für ihn selbst, so war er ebenso überzeugt, dass er ihre Hand ausschlagen müsse. In solcher Lage erhielt unser Freund von unbekannter Hand ein Schreiben mit Einladung in das Posthaus des nahegelegenen Städtchens, wo ein eilig Durchreisender ihn dringend zu sprechen wünschte. Ruhig und gefasst nach seiner Art begab er sich an den bezeichneten Ort, als in der bekannten, fast bäuerischen Oberstube die schöne Witwe ihm entgegentrat. Schöner und anmutiger, als er sie verlassen hatte. Es bedurfte doppelter Fassung, seinen Erstaunen, seine Verwirrung unter dem Schein allgemeinster Höflichkeit zu verbergen. Er grüßte sie verbindlich mit verlegener Kälte. »Ich weiß alles«, rief sie. »Wir brauchen uns nicht zu erklären. Sie und Hilarien und Flavio, ihre gute Schwester, sie alle bedauere ich.« Die Sprache schien ihr zu stocken. Die herrlichsten Augenwimpern konnten hervorquellende Tränen nicht zurückhalten. Ihre Wange rötete sich. Sie war schöner als jemals. In äußerster Verwirrung stand der edle Mann vor ihr, ihn durchdrang eine unbekannte Rührung. »Klären Sie mich auf, meine Gnädigste«, sprach er mit Hast. »Mein Freund, ich weiß alles. Ich kenne die Lage der ganzen Familie genau, aller Gesinnungen und Leiden bin ich vertraut.« Was konnte sie bis auf diesen Grad unterrichten? Selbstbekenntnisse. Diese Hand wird Ihnen nicht fremd sein. Sie wies ihm einige entfaltete Briefe hin. Die Hand meiner Schwester. Haben Sie je mit ihr in Verhältnis gestanden? Unmittelbar nicht, mittelbar seit einiger Zeit. Durch eine mir und ihrer Schwester vertraute Freundin. Vertraute und Beichtiger aller bedrängten Seelen, aller derer, die sich selbst verloren haben, sich wiederzufinden wünschten und nicht wissen, wo. Mich mit mir selbst befriedet und zu einem neuen Leben aufgefordert zu haben, diese Wohltat erzeigte sie mir, versetzte weiter die Schöne. »Ich gefiel mir selbst nicht mehr«, fuhr sie fort. »Ich mochte mich vor dem Spiegel zurechtrücken, wie ich wollte. Es schien mir immer, als wenn ich mich zu einem Maskenball herausputzte. Aber seitdem ich gewahr wurde, wie man sich von innen selbst schmücken könne, komme ich mir wieder recht schön vor.« Sie sagte das zwischen Lächeln und Weinen und war, man musste es zugeben, mehr als liebenswürdig. Sie schien achtungswert und wert einer ewigen, treuen Anhänglichkeit. Und nun, mein Freund, fassen wir uns kurz, wenn Sie wollen. Alsdann werden wir mit wenigen Worten unsere Zustände sich entscheiden lassen. Wer fühlt nicht, dass wir uns dem Ende nähern? Wo die Furcht, in Umständlichkeiten zu verweilen, mit dem Wunsche, nichts völlig unerörtert zu lassen, uns in Zwiespalt versetzt. Wir sind also gesonnen, dasjenige, was wir gewusst und erfahren, ferner auch das, was später zu unserer Kenntnis kam, zusammenzufassen und in diesem Sinne das übernommene, ernste Geschäft eines treuen Referenten getrost abzuschließen. Hilarie lebt nun mit ihrem Gatten, der nun Hauptmann ist und entschieden reicher Gutsbesitzer. Sie in ihrer großen Anmut und Liebenswürdigkeit gewann sich überall gar gern Verzeihung einer allzu großen Leichtigkeit, von Interesse zu Interesse übergehend zu wechseln, deren wir sie im Lauf der Erzählung schuldig gefunden. Besonders die Männer rechneten es ihr nicht hoch an. Einen dergleichen Fehler, wenn es einer ist, finden sie nicht anstößig, weil ein jeder wünschen und hoffen mag, auch an die Reihe zu kommen. Flavio, ihr Gemahl, rüstig, munter und liebenswürdig genug, schien vollkommen ihre Neigung zu fesseln. Sie mochte sich das Vergangene selbst verziehen haben. Auch fand der Major keinen Anlass, dessen zu erwähnen. Das junge Paar kam von einer bedeutenden, wohlgenutzten Reise nach Süden zurück, um den Vater, den Major, von Hause abzulösen, der mit jener unwiderstehlichen jungen Witwe, die nun seine Gemahlin geworden, auch etwas von der paradiesischen Luft zu einiger Erquickung einatmen wollte. Der Major empfahl sich auch weiterhin als gebildeter Militär, guter Haus- und Landwirt und als Literaturfreund sogar. Die Geheimnisse der Lebenspfade darf und kann man nicht offenbaren. Es gibt Steine des Anstoßes, über die ein jeder Wanderer stolpern muss. Der Poet aber deutet auf die Stelle hin. Es wäre nicht der Mühe wert, 70 Jahre alt zu werden, wenn alle Weisheit der Welt Troheit wäre vor Gott.